Im Hafen kauft man typischerweise eigentlich kein Gelände. Das bleibt weiterhin Eigentum der Port Authority. Ne? Also der Hafen ist ja sozusagen quasi semi-privatisiert. Also das, was vorher einfach staatlich war, ist also dieser Port Authority übergeben worden. Das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und die verpachten das dann an Rolls-Royce oder was? verpachten, vermieten das, und Durchschnittsmieten im Hafen sind ja ganz fantastisch billig. Ne? Also das war auch mal was die IBA hier so ein bisschen veröffentlicht hat. Und da war das so, dass die durchschnittliche Miete von Hafenflächen pro Quadratmeter und Jahr ist 2,10 Euro. Ne? Das ist so Thema Subventionen, von dem man nicht so richtig was weiß. Und nicht die Frage, was bringt der Hafen für Hamburg, sondern was kostet der Hafen, ne? Die wäre zu stellen. Aber das wird ja nicht gemacht, weil es gibt eben diese Hafenreligion in dieser Stadt, dass wir hier Heiligenhafen haben. Ja, also wahrscheinlich wird Rolls-Royce, also die ja hier hinkommen und irgendwelche Motoren bauen wollen, dann vielleicht zahlen sie auch 6 Euro oder 10 Euro sogar pro Quadratmeter und Jahr. Aber ja, das ist eben nichts, ne? Also die kriegen die Fläche geschenkt.